Ja, für ein paar Minuten lang könnt ihr euch wirklich noch freuen auf die Botschaft. Wenn ich dann das Thema bekannt gegeben habe, werden sich vielleicht einige nicht mehr freuen. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass wir heute ein Thema haben, das polarisiert. Das heißt, da werden einige mir zustimmen und auch am Ende der Predigt sich immer noch freuen. Aber einige, die werden mich unterwegs verlassen. Das ist einfach so. Das sage ich jetzt nicht, um die Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu schüren aus Rhetorik, sondern das meine ich wirklich ganz ernst. Denn ich möchte heute sprechen über das Thema Gesang und Musik in der Gemeinde. Wenn ihr das gewusst hättet, hättet ihr heute nicht gesungen, oder wie meinst du, Mirjam? Nein. Das war ganz in Ordnung. Gesang und Musik in der Gemeinde. Lasst mich lesen zu Beginn und uns alle, wenn ihr wollt, mit aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19. Schaut, uns ist wichtig, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das heißt, dass wir zu allen Themen, die die Bibel anspricht, auch hier in der Gemeinde etwas sagen. Und die Gemeinde besteht jetzt 7,5 Jahre und meines Wissens ist noch nie über dieses Thema gesprochen worden. Und darum jetzt heute alles zu seiner Zeit, heute eben diese Botschaft. Epheserbrief, Kapitel 5. Lasst uns lesen, Vers 18 bis 20. Da schreibt der Apostel Paulus: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Ich muss immer wieder staunen über diesen Satz, wie Paulus mit einer Selbstverständlichkeit sagt, so wie es selbstverständlich sein sollte, dass wir uns nicht voll Wein saufen, so ist es auch selbstverständlich und soll es sein, dass wir voll Geistes werden. Die Bibel sagt, einmaliger Empfang des Heiligen Geistes, aber immer wieder ständige Erfüllung mit dem Geist Gottes. Und dann fährt er fort, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Vers, der uns leiten wird in dieser Botschaft. Wenn ihr noch etwas weiter geht in den Kolosserbrief, den wir ja gerade in den Hausbibelkreisen durchnehmen, Kapitel 3, Vers 16, eine ganz ähnliche Aussage. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und noch eine letzte Stelle, Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 15. Hebräer 13, Vers 15. Da schreibt der geistliche Vater des Timotheus, ich glaube, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben wurde, durch ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Durch ihn, durch Christus, lasst uns Gott ein Opfer des Lobes darbringen, nicht mehr Tierleichname, wie im Alten Testament, sondern ein lebendiges Opfer des Lobes sollen wir Gott darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Musik gehört zu unserem Leben dazu wie Essen und Trinken. Viele Menschen in Westeuropa hören täglich bis zu 8 Stunden Musik. Manche würden es ohne Dauerberieselung überhaupt nicht mehr aushalten. Auch in der Gemeinde gehören Gesang und Musik selbstverständlich dazu, aber es entstehen Fragen. Welchen Stellenwert sollen Gesang und Musik in der Gemeinde haben? Welche Art soll eingesetzt werden? Sind nur gregorianische Gesänge erlaubt oder darf es auch etwas Moderneres sein? Dürfen Instrumente eingesetzt werden und wenn ja, welche? Ihr denkt, das ist doch keine Frage. Nun, ich weiß von mindestens 2 Gemeinden hier in Mannheim, die bewusst keine Instrumente einsetzen in der Gemeinde. Nachher könnt ihr mich fragen, welche das sind, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Das kann ich jetzt nicht laut sagen. Die Grundfrage lautet, ist das alles unserer Meinung und unserem Geschmack überlassen? Oder sollte man die Mittel wählen, die am meisten Leute anziehen? Oder haben wir eine gültige Richtschnur für diese Fragen, Gesang und Musik in der Gemeinde? Nun, ich bin natürlich persönlich davon überzeugt, dass die Bibel in allen Dingen normierende Norm für uns ist, wenn ich das mal so sagen darf. Normierende Norm. Im Bild gesprochen ist die Bibel der Pariser Urmeter. Wisst ihr, dass in Paris der Urmeterstab liegt? Ja, weil es könnte ja sein, da werden immer Meterstäbe und Maßbänder produziert und irgendwann fehlt doch ein Millimeter und noch einer und noch einer. Und da wird immer wieder neu Maß genommen an dem Urmeter in Paris. Und die Bibel ist für uns der Urmeter. Wollen wir hören, was Gottes Wort zu diesem Thema zu sagen hat? Wir haben den Vers gelesen, eben Epheser 5, Vers 18, 19. Berauscht euch nicht mit Wein. Und dieser Vers wird uns gleich leiten. Werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt. Das geistliche Lied der Gemeinde hat nach neutestamentlichen Aussagen 2 verschiedene Aspekte, mindestens 2. Als Lobopfer soll es unseren Gott ehren und erfreuen. Das ist die vertikale Richtung. Gott ehren und erfreuen. Und als geistliche Auferbauung soll es auf der horizontalen Ebene dienen. Wir sollen uns zueinander mit geistlichen Liedern und Lobliedern und so weiter erbauen. Untereinander. Gut, was uns erbaut, können wir ungefähr einschätzen und beurteilen. Aber woher sollen wir wissen, was Gott erfreut? Welchen Geschmack hat Gott, was Lieder und Musik betrifft? Das heißt, wie können wir wirklich sicher sein, dass wir mit Gesang und Musik auch da den richtigen Weg einschlagen? Nun, die Bibel sagt dazu einiges. Im Alten Testament lernen wir, dass die Israeliten nur makellose Opfertiere auf den Altar legen durften. Das Beste ist gerade gut genug für Gott. Das heißt, wenn wir mit unseren Liedern wirklich den Herrn loben wollen, sollten wir uns ruhig ein bisschen anstrengen. Beim Singen, auch beim Begleiten mit Instrumenten. Das Beste ist gerade gut genug für den Herrn. Und wir sollten uns nicht hinter dem Vers verstecken, ach, nimm dies arme Lob auf Erden, im Himmel soll es besser werden. Das ist eine zu fadenscheinige Entschuldigung. Wir dürfen uns ruhig hier schon ein bisschen anstrengen. Das Beste ist gut genug für den Herrn. Freilich wird es im Himmel noch besser sein, aber das sollte uns nicht hindern, hier schon wirklich den Herrn Qualität und Exzellenz zu geben, wie es mal jemand anders gesagt hat. Auf der anderen Seite gibt es aber etwas, das ist Gott bestimmt, noch wichtiger als die gesangliche und instrumentale Qualität. Und das ist unsere Herzenshaltung. Der Prophet Amos musste einmal das Volk Gottes ermahnen, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Amos 5, 17. Luther-Übersetzung kommt noch deutlich heraus dabei. Und der Herr Jesus wendet das Jesaja-Wort auf seine Zeitgenossen an und tadelt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, bei Gebeten und vielleicht auch bei Gesang, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Seien wir mal ehrlich, sind unsere Gedanken und Sinne nicht oft bei ganz anderen Dingen, während wir mit unseren Lippen die herrlichsten Lob- und Anbetungslieder singen? Es sollte nicht so sein. Gebe ich auch zu. Dann denkt man noch an das. Und vielleicht ist man sogar schon in Gedanken bei der Predigt, während man eigentlich Gott verherrlichen möchte mit seinem Gesang. Aber es geht noch tiefer. Die Frage ist doch, ob unser Leben auch hinter dem steht, was wir singen. Da singen wir manchmal echt kapitale Hirsche, ja. Es gibt Lieder, da stockt einem fast der Atem, was man da eigentlich singt. Ja, ein feste Burg ist unser Gott. Nehmen Sie den Leib, gut er Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's keinen Gewinn. Ja, das singt man so daher und macht sich gar nicht bewusst, was da eigentlich ausgedrückt wird. Steht unser Leben hinter dem, was wir singen? Da kann man auch in einer Versammlung sitzen, innerlich voll Groll, weil einer einen nicht gegrüßt hat am Eingang vielleicht, und dann vollmundig singen: Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden. Das passt da nicht zusammen, da steht unser Leben nicht hinter. Also Gott erfreut innere und äußere Qualität. Was noch? Ein Vers, den wir noch nicht gelesen haben, sehen wir jetzt auf der nächsten Folie, nämlich Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert oder lieblich ist, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Ich glaube, das ist ein Kriterium, das ist eine Richtschnur für unsere Lieder. Alles, was liebenswert und wohllautend ist, dem sollen wir nachdenken und nachstreben. Was bedeutet das, liebenswert, wohllautend? Nun, Gott ist heilig, gerecht, wahr, rein, gut, aber auch harmonisch und schön. Geistliche Lieder sollen als Ganzes dem Wesen Gottes entsprechen. Das heißt, der Text, die Melodie und der Rhythmus sollen ausgewogen sein. Da dürfen schon auch Dissonanzen vorkommen, aber sie müssen auch wieder aufgelöst werden. Und es sollte kein widernatürlicher, monoton stampfender Rhythmus sein, wie er heute in der modernen Musik mit Hilfe von Rhythmuscomputern natürlich sehr leicht erzeugt werden kann und im Bereich der säkularen Musik überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Aber die Natur kennt diesen monoton stampfenden Rhythmus nicht, auch in unserem Körper. Kreislauf und Herzschlag und so weiter, das geht nicht in monoton stampfenden Rhythmus. Das können euch die Mediziner besser erklären. Aber noch ein wichtiges Kriterium, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Folie von eben in Epheser 5. Da haben wir gelesen, wir sollen voll Geistes werden, indem wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singen? Nein, reden. Das Wort reden habe ich unterstrichen. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wir sollen geistliche Loblieder und so weiter zueinander reden. Meint das, wir müssen nur in Sprechgesang singen? Nein. Aber zuerst singen und spielen wir dem Herrn mit unserem Herzen und dann reden wir in Psalmen und Lobliedern zueinander. Und ich habe das Wort hier besonders jetzt unterstrichen und eure Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Wir reden in Liedern zueinander. Das steht nicht zufällig so da. Das heißt, die Worte, der Text ist das Entscheidende bei den Liedern. Wir reden zueinander. Das Wort. Wir kommunizieren Texte, Inhalte geben wir weiter, eine Botschaft mit dem Lied. Beim geistlichen Lied kommt an erster Stelle der Text und dann erst die Melodie und Harmonie und vielleicht an dritter Stelle der Rhythmus. Jedes Lied hat einen Rhythmus, gehört auch dazu. Warum ist es so? Weil der Text unseren Geist anspricht, die Melodie mehr die Seele und der Rhythmus geht auf den Leib. Jeder von uns weiß, wie bei einem bestimmten Rhythmus automatisch der Fuß mitgeht oder der ganze Körper in Mitschwingung kommt. Ja, das ist einfach so. Soweit jetzt mal der erste Teil heute Morgen. Bevor wir zur zweiten Hälfte kommen, wollen wir noch miteinander überlegen, welche Schlüsse wir aus dem bisher Gehörten ziehen könnten. Das Neue Testament spricht also von geistlichen Liedern in der Gemeinde. Gott möchte durch unsere Lieder geehrt und erfreut werden. Gleichzeitig erbauen wir uns dadurch untereinander. Letzteres allerdings nur dann, wenn der Text des jeweiligen Liedes dazu geeignet ist. Ihr lieben Geschwister, lasst uns das bedenken, wenn wir Lieder auswählen oder wenn wir Lieder zum Singen vorschlagen. Es geht nicht um unser Lieblingslied. Es geht auch nicht darum, ob Melodie und Rhythmus fetzig genug sind. Es geht in erster Linie um den Inhalt, um den Text. Und darum schreibt auch der Apostel Paulus den Kolossern, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das Wort des Christus. Ja, das haben wir vorhin auch mal gelesen. Das seht ihr auch wieder. Das Wort wohne in euch, lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott euren Herzen in Gnade. Es geht um das Wort des Christus, nicht um die Musik des Christus. Das Wort soll reichlich in uns wohnen. Zugegeben, ich singe auch nicht gerne die alten Kirchenmelodien aus dem 16. Jahrhundert, aber der Text dieser Lieder ist oft 100-mal tiefer als die oberflächlichen Liedchen unserer Generation. Die Paul-Gerhardt-Lieder, die sind aus echter Tiefe heraus entstanden, da ist geistliche Substanz drin. Und wenn ihr einmal an Kranken- oder an Sterbebetten steht, dann werdet ihr euch sehr schnell überlegen, wenn ihr dort Lieder vorlesen wollt. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die aus bestimmten Liederbüchern dann geeignet sind, sondern da werdet ihr sehr schnell zu Liedern greifen, die ein paar Jahrhunderte älter sind. Und ihr findet sehr, sehr wenige Lieder im modernen Liedgut, die dafür dann geeignet werden. Lieder, wo die Heiligkeit Gottes zum Ausdruck kommt, die Notwendigkeit einer echten Buße und Abkehr von der Welt und Sünde, der Ernst der Ewigkeit, der Segen einer völligen Hingabe an den Herrn, ist in den modernen Liedern nur sehr selten noch zu finden. Es gibt es schon auch noch, aber viel seltener. Vielmehr wird der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Problemen thematisiert. Das ist auch nicht völlig falsch. Aber wenn das die Oberhand gewinnt, wenn das der durchgängige Tenor ist, wie es der Trend unserer Zeit zu sein scheint, dann fehlt einfach etwas, dann fehlt die Tiefe, die Substanz. Aber wir haben eine Menge von echten geistlichen Liedern in unseren Büchern. Lasst uns freudig und fleißig davon Gebrauch machen. Jetzt komme ich zum zweiten Teil und was ich jetzt sagen will, ist mir sehr wichtig. Schaut, in der Gemeinde Jesu gibt es eine ganze Reihe von Wächtern, von Brüdern und Schwestern, die vielleicht in besonderer Weise auch diesen Auftrag verspüren, zu wachen, zum Beispiel über das Wort, über die Lehre, über die Theologie einer Gemeinde. Es gibt Brüder und Schwestern, die fühlen sich da berufen, zu wachen. Aber die Frage ist, haben wir auch über das Lied gewacht? Wir haben vielleicht über die Theologie gewacht. Haben wir auch über das Lied gewacht? Ich fürchte, dass der Feind in den letzten Jahrzehnten in zweifacher Weise über das Lied in die christlichen Gemeinden eingebrochen ist. Nämlich durch die Rockmusik und über die Anbetungspraxis der Charismatiker. Ich will das begründen. Ich möchte das ganz sachlich sagen, ohne jemanden pauschal zu verurteilen oder auch hier unter uns zu verletzen. Ich will begründen, was ich meine. Es gibt herrliche Anbetungslieder aus dem Bereich der sogenannten Pfingst- und charismatischen Bewegung. Herrliche Lieder, auch vom Text, von allem. Einzeln und für sich genommen sind es zum Teil sehr innige Chorusse und Lieder, die wirklich den Herrn groß machen. Und ich singe diese Lieder sehr gerne. Du bist würdig, von uns zu nehmen. Ihr kennt dieses Lied. Wir singen es hier oft. oder dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel und. Das sind wunderbare Lieder. Ich habe damit kein Problem. Ich kann diese Lieder singen. Ich habe keine Angst vor einem falschen Geist, der da auf uns kommen könnte. Diese Lieder sind in Ordnung. Aber, jetzt hört, ich bin absolut dagegen, sich mit solchen und ähnlichen Liedern in eine Art von religiöser Trance zu singen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn in Veranstaltungen nur solche Chorusse gesungen werden, mit ganz wenig Text, Text, der sich immer wiederholt nur, und dann vielleicht zuerst schnellere Musik und dann immer langsamer. Und wenn das stundenlang gemacht wird, wenn das eine Stunde lang gemacht wird und bewusst gesteuert wird, dann kann man sich da richtig in eine Art religiöser Trance singen. Und da steckt Methode hinter, weil Leute, die das wirklich bewusst so machen, in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, haben die Vorstellung, dass sich dann der Lobpreis verdichtet, so wird es wörtlich genannt, der Lobpreis verdichtet sich, und dann sagt man, der Herr wohnt über den Lobgesängen Israels, also er wohnt auch über den Lobgesängen der Gemeinde, und dann, wenn er wohnt über den Lobgesängen, wenn er lange genug mit solchen charismatischen Chorussen gepriesen und erhöht worden ist, dann ist er gegenwärtig und dann teilt er seine Gaben aus, dann schenkt er Visionen, dann schenkt er Prophetien, dann schenkt er Heilungen, dann schenkt er all diese Phänomene, die eben hinreichend bekannt sind aus diesen Veranstaltungen. Das ist die Vorstellung, die dahinter liegt, das ist nicht meine Deutung, das sagen Charismatiker ganz offen, das ist ihre Sicht, ja, ihre Ideologie, die dahinter steckt. Und da kann ich persönlich nicht mit. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn wir uns dieser Sichtweise öffnen würden. Aber aus dieser Ecke kommt noch eine andere falsche Vorstellung. Ich habe ein Interview mit einem Gemeindeleiter einer charismatischen Gemeinde gelesen. Da sagt dieser Mann Folgendes: Wir gehen davon aus, dass musikalische Anbetung in die Gegenwart Gottes führt. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Bestimmte Noten und Harmonien. Daher stehen Anbetung und Evangelisation in engem Zusammenhang. Darum geben wir in unserer Gemeinde den Aufruf zur Lebensübergabe nicht nach der Predigt, sondern im Rahmen der Anbetung, weil da die Herzen für Gott geöffnet sind. Habt ihr das gehört? Nicht nach der Predigt, wenn das Wort Gottes gepredigt wurde, sondern wenn musikalischer Anbetungsteil war, dann sind die Herzen geöffnet, dann rufen sie zur Entscheidung für Christus. Ihr Lieben, wenn dabei echte Bekehrungen rauskommen, dann hat sich der Apostel Petrus geirrt, als er schrieb, wiedergeboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Und dann hat sich auch der Apostel Paulus geirrt im Brief an die Römer. Dann hätte er schreiben müssen, so kommt der Glaube aus der Musik, die Musik aber aus der Inspiration eines Menschen. Aber er schrieb, so kommt der Glaube aus der Predigt, aus dem gehörten Wort Gottes. Und das Wort kommt von unserem Herrn. Die zweite Weise, wie es dem Feind gelungen ist, nach meiner Überzeugung in die christlichen Gemeinden einzubrechen, ist die Rockmusik. Ich sage das ganz pauschal. Wie kam es dahin? Zunächst stand da am Anfang die Behauptung, Musik sei wertneutral. Nun, lass uns das mal kurz hinterfragen. Ist Musik Materie? Natürlich nicht. Dieses Mikrofon hier, das ist Materie. Und darum ist es völlig egal, ob das von einem Christen oder von einem Atheisten zusammengeschraubt wurde. Es ist Materie. Aber es ist natürlich nicht egal, welche Botschaft dieses Mikrofon übermittelt. Es kann dazu dienen, das Wort Gottes zu verkündigen. Man könnte natürlich aber auch Karnevalsschlager oder andere Dinge durch dieses Mikrofon hindurchgeben. Das Mikrofon selbst ist neutrale Materie, nicht aber die Botschaft, die vermittelt wird. Musik ist immer Träger einer Botschaft. Sie trägt den Geist ihres Schöpfers, ihres Komponisten, und sie trägt indirekt den Zeitgeist der Zeit, in welcher der Komponist lebte oder lebt. denn wir sind immer ein Stück Kinder unserer Zeit. Musik ist Träger einer Botschaft. Nun sollte es sich eigentlich schon herumgesprochen haben, dass hinter der Rockmusik ein unreiner, böser Geist steht. In England lebte einer der bekanntesten Satanisten dieses Jahrhunderts. Sein Name Aleister Crowley. Und er pflegte zu sagen, ehe denn Hitler ward, bin ich. Das zeigt nur, welcher böse Geist in diesem Mann lebte. Und dieser Mann hatte ein erklärtes Ziel. Er wollte die ganze Gesellschaft unter dämonische Herrschaft bringen. Und dazu schlug er drei Punkte vor. Schaut einmal bitte, was er vorschlug. Drogen, freier Sex und eine auf starken Rhythmus, Wiederholung und Monotonie aufgebaute Musik. Das ist Jahrzehnte zurück, als er diesen Vorschlag machte. Er schlug nicht vor, macht Musik mit gotteslästerlichen Texten. Hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, macht Musik mit schrecklichen Disharmonien und Gekreische, dass man es kaum anhören kann. Hat er auch nicht gesagt, sondern vor allem monoton und ein harter, durchschlagender Beat. Das war sein Vorschlag. Nun, dass sich diese Punkte Crowleys voll und ganz erfüllt haben, muss ich hier nicht beweisen heute Morgen. Die Rockmusik hat ihren Siegeszug gehalten und der Triumph geht weiter. Hunderte von Millionen CDs werden pro Jahr gepresst und verkauft. Das können wir nicht ändern, das ist eine Tatsache. Aber hinter allem steht ein Geist, die Inspiration Crowleys und vieler anderer Musiker, die sich wie er dem Satan verschrieben hatten, auch Produzenten. Crowley war nicht irgendjemand, der so eine Idee hatte, sondern der Mann hat maßgeblich bekannte Rockgruppen beeinflusst. Die Beatles zum Beispiel haben ihm aus der Hand gefressen. Er ist auch auf dem Cover zu sehen, eines der bekanntesten Alben der Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, da ist er drauf, das sind die 50 bekanntesten Leute, die mit den Beatles damals in Verbindung standen, da ist auch Aleister Crowley drauf. Die Stones, andere Gruppen, alle sind gefördert worden von Crowley. Er ist die graue Eminenz hinter der gesamten Rockmusikszene gewesen und viele, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber jetzt die Frage, warum hören denn Christen diese Musik? Der Apostel schreibt klipp und klar, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft seid mit den Dämonen. Und damit sagt uns Gottes Wort, dass es sehr wohl möglich ist, für einen Christen in Gemeinschaft mit Dämonen zu kommen, sonst würde Gott dieses Gebot nicht geben. Und das Neue Testament sagt an anderer Stelle mit aller Deutlichkeit, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Jakobus 4,4, das ist ein hartes Wort, das weiß ich, aber es ist das Wort Gottes. Und ich frage euch, ist es etwa nicht Freundschaft mit der Welt, wenn wir unsere Herzen erfreuen an Werken von Gotteslästerern und Hurern? Das sind Menschen, die haben mehr Zerstörung angerichtet, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ungezählte Tausende und Abertausende von Seelen junger Menschen gehen auf ihr Gewissen. Und wir hören uns ihre Musik an und erfreuen unsere Herzen daran. Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ich weiß, einige von euch denken jetzt sofort, ja, aber in der Klassik, da gibt es ja auch böse Buben. Natürlich, ich sage jetzt nicht, die Lösung ist absolut die klassische Musik. Auch da muss man sehr wohl prüfen, denke ich. Ihr jungen Leute, ich will euch ganz gewiss nicht den Spaß verderben. Ich gebe ehrlich zu, dass ich diese Musik früher mit großem Interesse und stundenlang gehört habe. Für mich gab es vor 20 Jahren nichts Schöneres, als mit meinem Cabriolet jetzt bei diesem Wetter um den See zu fahren und dabei volle Kanne bestimmte Musik zu hören. Ich kenne sie alle. Ich war auf Rockkonzerten. Das war damals mein Leben. Ich konnte mir mein Leben ohne diese Musik nicht vorstellen. Ich kenne das sehr wohl. Ich rede nicht als Blinder von der Farbe. Ich weiß, wie diese Musik wirkt. Ich weiß, wie sie fasziniert. Aber wie kam nun diese Musik in die christlichen Gemeinden? Man zitierte ein Pauluswort, besser, man missbrauchte ein Pauluswort, nämlich den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Man nahm dieses Wort und sagte, wenn wir junge Leute von heute erreichen wollen, die hören diese Musik, also müssen wir ihnen diese Musik bieten und sonst kommen sie nicht mehr, sonst sind wir alleine mit unseren Veranstaltungen. Und vergaß dabei, dass derselbe Apostel in demselben Brief an die Korinther schrieb, er wolle Geistliches mit geistlichen Mitteln weitergeben. 1. Korinther 2, Vers 13. Er wolle Geistliches mit geistlichen Mitteln weitergeben. Steht im selben Brief. Darüber sollten wir mal nachdenken. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir können nicht die Botschaft mit allen möglichen Formen weitergeben. Es gibt eine christliche Punkgruppe, die heißt Eine wilde Sau. Und eines ihrer bekanntesten Lieder ist Ich schreie sonntags. Von einem christlichen Verlag gefördert. Wir lachen darüber, aber das ist Tatsache. Eine christliche Gruppe. Es gibt christlichen Punk, es gibt christlichen Heavy Metal. Und eine Veranstaltung für Jugendliche hatte die Überschrift Tanz den Techno für den Herrn. Alles möglich. Wenn einmal diese Weiche gestellt ist, das wird auch noch weitergehen. Ich muss da bei der Vorbereitung an eine Sache denken. Ich hatte einmal als Jugendevangelist vor 10 Jahren zu sprechen bei einer Jugendveranstaltung. Da waren an dem Abend 600 junge Leute zusammen und ich wusste nicht, wie das Programm war. Ich war eingeladen worden dazu und kam dahin und erfuhr zu meinem Entsetzen, dass das Hauptprogramm an diesem Abend eine christliche Rockgruppe sein würde. Und ich sollte dazu das Feigenblatt abliefern mit meiner Botschaft. Nun, ich war gefangen und ich wollte keinen Skandal machen und absagen. Ich habe gedacht, na gut, einmal werde ich mich darauf einlassen. Und dann haben die ihr Programm abgezogen, 1 Stunde lang. Ich gebe zu, ich räume ein, dass sie dann, als es zur Predigt hinging, etwas leiser wurden in der Lautstärke und dass auch ein etwas ruhigeres Lied kam vor der Predigt. Aber trotzdem, die Leute waren 1 Stunde lang aufgeheizt worden von dieser Musik. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sie aufstehen lassen und habe mit ihnen den Chorus gesungen. Wir suchen das Leben, wer kann es uns geben? Nur Jesus allein. Es war, als wenn ich in einen Luftballon reingestochen hätte. Ja, und sie wussten auch nicht, wie ihnen geschah. Ja, sie waren noch so richtig drauf. Und dann habe ich dieses Lied ganz ruhig mit ihnen, diesen Chorus gesungen. Es war wirklich, als hätte ich in den Luftballon gestochen. Und dann hat es der Herr geschenkt, dass ich auch wirklich die Botschaft rüberbringen konnte. Und es war Aufmerksamkeit da, vielleicht auch Betroffenheit. Aber dann kam die Rache des kleinen Mannes. Nach der Botschaft kam das wildeste Stück, das härteste, das schnellste, das lauteste, das sie überhaupt an diesem Abend im Programm hatten. Und das hat mir gezeigt, dass sie überhaupt nichts verstanden hatten, diese christlichen Musiker, ja. Dass sie nichts verstanden hatten, was da an diesem Abend nun vorgehen sollte. Und wenn wirklich der Geist Gottes etwas wirken konnte unter der Verkündigung, spätestens nach diesem Schlussteil war es weg. Ich war an diesem Abend so traurig, so leer, so hohl. Ich hätte weinen können über das, was ich da erlebt hatte. Es ist Musik fürs Fleisch. Das sage ich ganz deutlich. Und ich habe hinterher diskutiert mit jungen Leuten und sie haben es mir zugegeben. Es ist Musik fürs Fleisch. Das Fleisch kommt auf seine Kosten. Ja, man kommt in Feeling, man kommt in seine Dinge rein, die man sich eben so wünscht. Und das will man. Ich schließe diesen Teil ab mit einem erschütternden Brief von 2 Christen aus Russland. 30 Jahre lang haben wir schwere Verfolgung erlitten, schreiben diese beiden Brüder. Nun bringt uns die Freiheit einen anderen großen Schaden für unsere Gemeinden. Dieser Schaden kommt von Christen, die Rockmusik mitbringen und Evangelisten senden, die von Rockbands begleitet werden. Es lastet schwer auf unseren Herzen, dass viele mit Rockmusik und Bibel in der Hand kommen. Wir sind beschämt über diese Art von Christentum. Uns fehlen die Worte, um eindringlich genug zu bitten, dass dies aufhören möge. Rockmusik, schreiben sie weiter, hat nichts gemeinsam mit dem Dienst für Gott. Es stimmt zwar, dass Rockmusik junge Leute zu bestimmten Veranstaltungen zieht, aber nicht zu einem göttlichen Leben. Wir beide waren je 15 und 11 Jahre lang für Christus im Gefängnis. Uns wurde in dieser Zeit nicht erlaubt, christliche Musik zu hören. Aber Rockmusik wurde Tag und Nacht als Waffe gegen uns eingesetzt, um unsere Seelen zu zerstören, über die Lautsprecher in die Zellen. Wir konnten nur mit viel Gebet und Fasten Widerstand leisten. Jetzt haben wir Offenheit. Wir werden nicht mehr in Gefängnisse eingesperrt, aber jetzt sind es die Christen aus anderen Ländern, die unseren Seelen Schaden antun. Darum raten wir euch, Schluss zu machen mit der Rockmusik. Und bitte bringt sie keinesfalls in unser Land. Verunreinigt nicht unsere jungen Leute damit. Denn sogar Ungläubige merken, dass dies keine heilige Musik ist. Und sie können nicht verstehen, wie Christen sich so der Welt gleich machen können. Wir nennen dies Musik der Hölle. Das ist die einstimmige Entscheidung aller unserer Leiter. Das ist Klartext, ihr Lieben. Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn jetzt aber jemand meint, na gut, Rockmusik in der Gemeinde, nein. Wenn da so ein paar konservative Brüder sind, die das nicht erlauben, in der Gemeinde nicht, aber zu Hause oder in der Disco, ja, dann habt ihr mich missverstanden. Natürlich könnt ihr machen, was ihr wollt. Jeder von uns ist dem Herrn verantwortlich. Jeder von uns steht vor dem Herrn in dem, was er liest, in dem, was er hört, in dem, was er macht. Das muss jeder von euch selber wissen. Aber ihr solltet euch wirklich Gedanken darüber machen, ob ihr euch grundsätzlich dieser Art von Musik aussetzen wollt und vor allen Dingen auch, wie lang, wie intensiv ihr das tut, wie laut und so weiter. Es ist nachgewiesen, dass bei lang andauernden Hörstress Adrenalin in unser Blut ausgeschüttet wird. Das geschieht andauernd, auch bei klassischer Musik. Ja, das ist einfach eine Funktion unseres Körpers. Da wird Adrenalin ins Blut ausgeschüttet. Und wenn das über Stunden geht, kann der Körper das Adrenalin nicht abbauen. Und dann wandelt er es um in eine andere Substanz, die zu den Endorphinen gehört. Das sind körpereigene Opiate, die auch in der Sterbestunde zum Beispiel ausgeschüttet werden, hat Gott alles wunderbar so gemacht und sehr weise. Das ist eine Art Morphium, das der Körper dann produziert. Und das ist auch der Grund, warum man richtig high werden kann bei lange anhaltender Musik, die aber nach diesen Strukturen aufgebaut ist, wie ich vorhin sagte, mit dem Rhythmus und mit der Monotonie und so weiter. Und diese Opiate erzeugt der Körper übrigens auch bei Leistungssport, bei ganz bestimmten Sportarten, die in sehr lang anhaltender Dauer durchgeführt werden. Das, seitdem ich das weiß, verstehe ich auch, warum einige da stundenlang Rad fahren können oder andere Dinge machen können und so weiter. Das kann zur Sucht werden. Das kann richtig zur Sucht werden. Das möchte ich euch einfach zu bedenken geben. Ich komme zum Schluss. Was könnten wir, wenn wir wollen, heute Morgen mitnehmen aus dieser Botschaft? Wir haben ein volles Jahr zu Gesang und Musik in der Gemeinde Jesu. Ein volles Jahr. Aber es müssen geistliche Lieder sein. Sie sollen Gott erfreuen und uns untereinander erbauen. Darum geht es in erster Linie um den Text der Lieder, nicht um Melodie und Rhythmus. Wenn Melodie und Rhythmus schön und angemessen sind, das ist die Sahne auf den Kuchen. Aber der Kuchen ist der Text, ist die Botschaft, die vermittelt werden soll. Was wir in unserem privaten Bereich machen, welche Musik wir hören, welche Dinge wir tun, das muss jeder von uns selbst entscheiden und prüfen. Vielleicht kommt ihr jetzt in Verlegenheit und sagt, ja, welche Musik kann man denn überhaupt noch hören und so weiter. Ich glaube schon, dass es Musik gibt, die man hören kann. Aber da muss jeder von uns selbst prüfen. Und darum möchte ich abschließen heute Morgen mit den Versen aus Philipper 1, Vers 9 bis 11, wo der Apostel Paulus schreibt: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Prüfen sollen wir. Das gilt für alle Dinge unseres Lebens, auch für diesen Bereich. Ich bitte euch wirklich, ihr müsst mir nicht alles abnehmen, was ich jetzt gesagt habe, aber prüft es. Prüft es und trefft dann daraus eure Entscheidungen und zieht eure Konsequenzen.